Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht es um Julie und Buddy Miller aus Nashville. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Baby, baby, baby, baby, listen what I say. Gasoline and matches. Baby, baby, baby, baby. When it's cold and dark. Baby, baby, you make me. You make me feel a spark. Yeah, I feel a spark and the fire catches. You and me are gasoline and matches. Seit mehr als 20 Jahren sind Buddy und Julie Miller inzwischen verheiratet. Gemeinsam Musik machen sie noch länger. Beide haben seit den 90er Jahren je 6 Soloalben veröffentlicht, fast immer mit Beteiligung der besseren Hälfte. 2 weitere Alben erschienen ganz offiziell als Buddy und Julie Miller Alben. Gerade eben war ein Song vom 2. Duo-Album zu hören. Die neue Platte von Buddy und Julie Miller erschien Anfang dieses Jahres und heißt Written in Chalk. Zu hören war eine Nummer über die gegenseitige Anziehungskraft zweier Liebender, Gasoline and Matches. Ich fühle einen Funken und das Feuer breitet sich aus. Du und ich sind Benzin und Streichhölzer. Baby, ich bin gefangen und will gar nicht raus. Wir sollten Verwandte werden, da gibt's keinen Zweifel. Wenn sich unsere Herzen verbinden, sind wir Benzin und Streichhölzer. Überzeugend, erdige Rockgrooves sind immer wieder auf Platten von Julie und Buddy Miller zu finden, aber sie sind nicht die dominante Klangfarbe. Da schon eher die zahllosen wunderbaren Balladen. Hier sind die ersten von einigen in dieser Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Das Titelstück von Julie Millers 6. Soloalbum Broken Things aus dem Jahr 1999 und zuerst eine weitere Co-Komposition von Buddy und Julie Miller, Cruel Moon, das Titelstück einer Buddy Miller CD aus dem Jahr 1999. O grausamer Mond, du scheinst so hell, als ob alles in Ordnung wäre, und sieh nicht weg. Oh, cruel moon, you shine so bright and act like everything's alright. You shine as if there's nothing wrong. You shine on down like she's not gone. Oh, cruel moon, don't make me see where our sweet love seems to be. For it was you who watched our kiss. Please don't light up the night like this. Oh, cruel moon, don't shine on me. You will bring me to her memory. Why can't you leave me in the dark? You never had a broken heart. Nothing I could do. Tried to fix it myself, but it was only worse when I got through. But then you walk right into my darkness, and you speak words so sweet, and you hold me like a child till my frozen tears fall. Julie Miller mit einer der offenherzigsten Balladen, die ich kenne. Du kannst mein Herz haben, neu ist es nicht. Es ist gebraucht, kaputt und immer traurig. Ich habe versucht, es selber zu reparieren, aber am Ende war es noch schlimmer dran. Dann kamst du in meine Dunkelheit, sprachst süße Worte, hieltest mich wie ein Kind, bis all meine gefrorenen Tränen dir vor die Füße fielen. Du kannst mein Herz haben, wenn du nichts gegen kaputte Dinge hast. Erstmals erschien dieser Song von Julie Miller auf ihrer zweiten Soloplatte im Jahr 91. Das war hier gerade eine Version aus dem Jahr 1999. Broken Things ist das Titelstück von Julie Millers sechstem Soloalbum. Die zweite weibliche Stimme bei diesem Song ist die von Emmylou Harris. Julie erinnert im Booklet der CD Broken Things an das Massaker im nordirischen Omagh, bei dem 1999 29 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden waren. Bei der Trauerfeier sang Juliet Turner das Lied Broken Things. Julie Miller widmet 1999 ihre neue Version ebenfalls den Angehörigen der Opfer und allen anderen Menschen mit gebrochenen Herzen. Julie Miller wurde 1956 in einer texanischen Kleinstadt geboren. Nach etwa 7 Jahren zog sie ins etwas liberalere Austin um. Die Plattensammlung ihrer Mutter und das örtliche Radio inspirierten sie, so unterschiedliche Musiker wie Muddy Waters und Gram Parsons begeisterten sie. Mit 16, also 1972, hatte sie in Austin das erste Profi-Engagement als Sängerin. 1975 bewarb sich Buddy Miller als Gitarrist bei der Band. Julie soll bei der Aufnahmeprüfung angeblich nicht für ihn gestimmt haben, aber nach einer Weile wurden die beiden ein Paar. Buddy Miller wurde 1952 in Fairborn, Ohio geboren, wuchs aber hauptsächlich in Princeton, New Jersey auf. In den 60er Jahren, während seiner Highschool-Zeit, spielte er in diversen Bluegrass-Kombos Kontrabass. Später reiste er als Gitarrist durch die USA und traf eben 1975 seine spätere Frau Julie in Austin, Texas. Das Paar lebte dann eine Zeit lang in New York. In der Buddy Miller Band spielte damals und sang die junge Sean Colvin. San Francisco und Los Angeles waren weitere Stationen auf ihrer Wanderschaft. 1993 ließen sie sich dann in Nashville nieder, wo sie auch heute noch leben. Second hand counts up my thoughts of you, and every heartbeat says your name, but you don't know me and the way I feel. But still the truth remains, my blood runs through your veins. How can I hold you close?

reputation will rust, crawls in with the fall, eats away your trust, mean as a wild pack of dogs, uses you up, throws your life away, don't let it win for another day. Facetten von Buddy und Julie Miller. Zuerst gab es eine beschwingte Abtempo-Nummer mit himmlischen Harmonien von Julie Millers 97er Album Blue Pony. Letters to Emily schildert die Trauer einer Mutter über den verloren gegangenen Kontakt zu ihrer Tochter, die sie einst zur Adoption freigegeben hatte. Ich schreibe dir jeden Tag Briefe, dann schicke ich sie an mich und hier in der Schachtel warten sie auf dich. Jeder Tag mit einem Poststempel versehen. Song Nummer 2 kam von dem Buddy Miller Album Universal United House of Prayer, einer Mischung aus Gospel-Album und Zivilisationskritik, wie sie früher einmal die Staple Singers produzierten. Don't Wait heißt die Nummer, eine Co-Komposition Buddy Millers und Jim Lauderdales, eines langjährigen Freundes der Millers. Das Album Universal United House of Prayer von Buddy Miller erschien im Jahr 2004. Im September 2004 erschien in der Zeitschrift Village Voice ein erhellender Artikel zu diesem Album und noch mehr von dem angesehenen Kritiker Robert Christgau. Darin erfährt man unter anderem, dass noch bevor Buddy Miller mit 43 Jahren sein erstes Soloalbum veröffentlicht hatte, Julie schon 4 Alben für ein Marktsegment produziert hatte, das Contemporary Christian Music heißt, zeitgenössische christliche Musik. Obwohl Buddy Miller, inspiriert von seiner Frau, Anfang der 80er Jahre Christ geworden war, legte er im Gespräch mit Robert Christgau Wert darauf, seine Distanz zur christlich auftretenden Bush-Administration zum Ausdruck zu bringen. Ein Anlass des Albums Universal United House of Prayer sei die Art und Weise gewesen, in der die Bush-Administration Jesus gekidnappt hätte. Er könne sich auch mit Wörtern wie fromm oder wiedergeboren identifizieren, aber leider würde der Rest der Welt diese Wörter ganz anders verstehen als er. Soweit Buddy Miller im Gespräch mit Robert Christgau. just like an angel. You shine so bright and true. You seem so sweet coming down my street. But the devil is an angel too. The devil is an angel too. Somehow you seem familiar. Haven't I seen you before? Got a different name, but is it the same? My old heart, it come around my door, my door. Got one hand on my shoulder. You keep one behind your back. I'm gonna need some identification. Came be seen. but the door won't shut. Cause the truth just keeps coming out like blood from a cut. Das waren noch einmal andere Klangperspektiven aus dem Werk von Buddy und Julie Miller. Zuerst gab es einen Blues angehauchten Song von Julie Miller, The Devil is an Angel, von ihrem 97er Album Blue Pony. Und der leicht psychedelische Blues danach heißt Dirty Water, erschien auf der ersten CD, die das Paar als Duo-Album veröffentlichte. Diese Platte erschien 2001 und heißt schlicht Buddy and Julie Miller. There's a place where love grows wild, where hearts can trust just like a child. A wild thing, it don't need a lie. It just goes on what it's got. It still grows no matter what. I used to be too hard to care, but till you do, you ain't nowhere. Once I just threw love away, but that fool was yesterday. Now my heart is home to stay. Thank you. so blue. Tell the rain to stop falling down like tears, but don't tell me to stop loving you. Don't tell me to stop loving you. Soldier, Um Buddy und Julie Miller geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie aus einer der schönsten Soloplatten von Buddy Miller. Sie heißt Poison Love und erschien 1997 als sein zweites Soloalbum. Alle drei Songs sind Kompositionen von Buddy und Julie Miller. Zu hören waren zuerst die beiden Liebeslieder Love Grows Wild und Don't Tell Me und als letztes ein Song über den verheerenden Effekt von Millionen Landminen, die auch nach Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen weiter verstümmeln und morden, mit 500 Opfern pro Woche, wie das Booklet der CD mitteilt. 100 Little Bombs. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Buddy und Julie Miller ist fast zu Ende. Gerade eben, das war ein weiterer Song vom aktuellen Album der beiden, Written in Chalk. Long Time heißt der Song. Das Trompetensolo spielte Kami Lyle. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch ein weiterer Song vom Album Written in Chalk, Every Time We Say Goodbye. Buddy und Julie Miller sangen gerade ein weiteres Trauerlied mit christlicher Erlösungsbotschaft. Der Song Rachel erinnert an eine 17-jährige Schülerin, die mit 12 anderen Unschuldigen Opfer der Attentäter an der Columbine High School wurde. Das Lied erschien 2001 auf dem Album Buddy and Julie Miller. She smiles like the stars and her hair is raven. She's a beautiful angel sent from heaven. She shines like a light. She fractures the night. And this barroom's alright. Maggie holds her. Einmal ein anderes Frauenporträt. Diesmal besang Julie Miller eine scheinbar lebenslustige und etwas geheimnisvolle Frau, die aber die Erinnerung an sorgenvolle Kindheitstage nicht vollständig verdrängen kann. Maggie heißt der Song, zu finden auf Julie Millers bisher letzten Solo-LP Broken Things aus dem Jahr 1999. Ihr Ehemann Buddy Miller ist Sänger, Songschreiber, Multiinstrumentalist und gefragter Begleitmusiker, zum Beispiel für Emmylou Harris oder Alison Krauss und Robert Plant. Und er produziert nicht nur eigene Platten, mit stellarem Klang selber, in seinem selbstgebauten Heimstudio in Nashville. Er produziert auch anderer Musikerplatten, zum Beispiel von Solomon Burke. Hier ist ein Buddy und Julie Miller Song, zuerst in der Version von Buddy Miller selber und dann gesungen von Solomon Burke. Does my ring burn your finger? When I gave you my heart, it was not what you wanted. Now the walls say your name and the pictures are haunted. Does my ring burn your finger? Did my love weigh you down? Was a promise too much to keep around? Your kisses were lying. Wasn't there something from the past buried in a shallow grave? Did you think it was too far gone even to say? I just wait here in the dark for my dearly departed. Did my ring burn your finger? Did my love weigh you down? Was a promise just too much to keep around? Was it just too much to keep around, man? If I was a sun way up there, I'd go with my love everywhere. And I'd be the moon when the sun went down, just to let her know I'm still around. Cause that's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. I'd be the weeping willow drowning in my tears, and you can go swimming when you're here. I'd be the rainbow when the tears have gone, wrap you in my colors and keep you warm. Cause that's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. Like an ocean so deep and wide, I catch your tears whenever you cry. And I'll be the breeze when the storm is gone, and dry your eyes and love you all some more. Cause that's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. Thank you. Like an ocean so deep and wide, I'll catch your tears whenever you cry. And I'll be the breeze where the storm is gone, and dry your eyes and love you once more. 'Cause that's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. Das war gerade Buddy Miller mit einer wirklich seelenvollen Neuinterpretation des alten Soul-Klassikers That's How Strong My Love Is von Roosevelt Jameson komponiert. Rockfans ist vielleicht noch die 65er-Version der Stones in Erinnerung. Die ursprüngliche Fassung sang allerdings O.V. Wright. Ende 1964 wurde sie aufgenommen. Ziemlich zur gleichen Zeit nahm Otis Redding den Song ebenfalls auf. Buddy Miller veröffentlichte seine Version von That's How Strong My Love Is 1997 auf der CD Poison Love. Davor gab es zweimal denselben Song von Buddy und Julie Miller, Does My Ring Burn Your Finger. Zuerst sang Buddy Miller selber den Song, veröffentlicht auf seinem 99er Album Cruel Moon. Und danach sang Solomon Burke das Lied. Seine Version entstand auch in Buddy Millers Heimstudio zu Hause in Nashville. Ein ganzes Solomon Burke Album entstand da. In 10 Tagen wurden 14 Songs aufgenommen, im März und April 2006. Nashville heißt das von Buddy Miller produzierte Album von Solomon Burke. Um Buddy und Julie Miller geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Hier sind Songs von 3 Soloalben Julie Millers aus den 90er Jahren. There's a picture on the wall, taken back when I was small. You were standing next to me. I loved you the most of all. We would watch the winter thaw. You would sing and I would draw animals and things for you, colors that you never saw. And my blue pony's gonna take me for a ride down to where we used to go. And I'll see your smile and touch your face, and my heart will overflow. Now the years have washed our time away like footprints in the rain, and the house is gone with the days we shared, but our love will still remain. Yes, our love will still remain. Take me for a ride down to where we used to go. And I'll see your smile and touch your face, and my heart will overflow. Now the years have watched our time away like footprints in the rain, and the house is gone with the day we shared, but our love will still remain. Yes, our love will still to the track, you can hear your name. Come on, left home 6:30. Das war eine Trilogie mit drei Songs von Julie Miller aus den 90er Jahren. Los ging's mit How Long, einem Song von ihrer zweiten Solo-Platte, He Walks Through Walls, aus dem Jahr 1991. Danach gab es ein Lied der Erinnerung an glückselige Kindertage, des Beisammenseins mit einer geliebten Person, vielleicht einer Großmutter oder der Mutter. Blue Pony ist das Titelstück von Julie Millers fünftem Soloalbum. Es erschien 1997. Der letzte Song dieser Julie Miller Trilogie kommt von ihrem bisher letzten Soloalbum. Orphan Train heißt der Song. Neben Julie Miller ist hier eine langjährige Freundin zu hören, Victoria Williams. Orphan Train erschien 1999 auf der CD Broken Things. In diesem Jahr gab es dann nach langer Zeit erneut ein Album, auf dem Buddy und Julie Miller gleichberechtigt als Duo präsentiert werden. Ursprünglich war ein Julie Miller Soloalbum geplant gewesen. Die Auswirkungen der chronischen Krankheit Fibromyalgia, als da sind Muskelschmerzen, Müdigkeit und Schlaflosigkeit, erschwerten Julie Miller das kontinuierliche Arbeiten. Andererseits musste Buddy Miller oft von zu Hause weg auf Tournee. Als ihr Bruder Jeff durch einen Blitzschlag stirbt, ist sie so erschüttert, dass an kreativer Arbeit erstmal nicht mehr zu denken ist. Die Aufnahmen zu Buddy und Julie Millers neuem Album zogen sich also über mehrere Jahre hin. Anfang dieses Jahres erschien die neue Platte. Sie heißt Written in Chalk und ist wunderschön. Daraus jetzt Hush Sorrow, zu Deutsch etwa Sei still, Kummer. Try to keep like photographs that your heart takes. You hold them so close and so down deep to comfort you when your heart breaks. Oh, hush, hush, sorrow, don't say my name. Please go your way without speaking. Oh, hush, hush, sorrow, you are to blame for all of this pain in my heart. Oh, hush. Well, the day that she left, that's the day that you came. And we left everything like she had it. Yeah, we left it like it was, but nothing's the same. 'Cause you're the one here with us now. say my name. Please go your way without speaking. Oh, hush, hush, sorrow, you are to blame for all of this pain in my heart. Oh, knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Julie und Buddy Miller gehen so langsam zu Ende. Das war gerade noch ein Song von ihrem aktuellen Album Written in Chalk. Fast gleichzeitig mit Erscheinen der neuen Platte wurde berichtet, dass Buddy Miller während einer Tournee in den Staaten einen Herzinfarkt erlitten hatte. Bei der Operation am nächsten Tag wurde ein dreifacher Bypass gelegt. Gott sei Dank hat er sich davon inzwischen gut erholt. Im Sommer setzte er die Tournee mit Emmylou Harris und Co. fort. Vor ein paar Tagen, am 18. September, erhielt er in Nashville Auszeichnungen bei der alljährlichen Honors and Awards Show der Americana Music Association. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch ein ganz kleines, kurzes Lied von Julie Miller aus dem Jahr 1997. Last Song. May your peace be an anchor in stormy time. May your hope run like a river that'll never run dry. May your burdens grow light. May your worries subside. This is my prayer for you. May your soul grow deep. May your joy run wild. May your heart know the face of mercy has smiled. May your faith come to let you believe like a child. This is my prayer for you. This is my prayer for you. If I cross your path again, who knows when, who knows when? On some morning without a number, on some highway without end. Don't grasp my hand and say, fate has brought us here today. Oh, fate is only fooling with us free. What can I do but fall? Keep your distance. Buddy und Julie Miller anno 2001 mit Keep Your Distance. Richard Thompson hat diesen Song geschrieben, erstmals veröffentlicht wurde er auf seiner CD Rumor and Sigh 1991. Keep Your Distance dreht sich um den Gedanken des Alles oder Nichts in einer außerehelichen Beziehung. Wenn ich dir noch einmal über den Weg laufe, wer weiß schon wo und wann, vielleicht an einem Morgen ohne Datum auf einer endlosen Straße, greif nicht nach meiner Hand und sag mir nicht, dass uns das Schicksal heute hier zusammengeführt hat. Das Schicksal erlaubt sich nur einen Scherz mit uns, Freund. Halt Abstand, halt Abstand. Wenn ich dich nah bei mir spüre, falle ich um, bleib weg, denn für uns heißt es alles oder nichts. Die Version von Buddy und Julie Miller schmückt den wunderbaren Richard Thompson-Song noch durch ihre ganz eigenen Gesangsharmonien. So oft ich diesen Track schon gehört habe, das Zusammenspiel der Stimmen klingt in meinen Ohren immer noch magisch. Ich versuche zwar schon lange herauszuhören, in welchen Tonabständen sich ihre beiden Stimmen da umranken, aber gelungen ist mir das bisher noch nicht. Beim nächsten Song ist Buddy Miller zusammen mit Jim Lauderdale als Gesangssolisten zu hören. Love in the ruins after the fall. What were we doing? Not thinking at all. I'll take the check for there's no one to blame. Someone just called. Love in the Ruins und Hold On My Love. Letzterer Song ein Duett mit Emmylou Harris. Zwei Songs von den Buddy Miller Alben Poison Love und Your Love and Other Lies von 1997 und 95. Die beiden Songs sind Resultate der Zusammenarbeit und Freundschaft von Buddy Miller und Jim Lauderdale. Jim Lauderdale ist zweimaliger Grammy-Gewinner und Autor diverser Hits für Country-Stars wie die Dixie Chicks oder Patti Loveless. Seit 1989 hat der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Jim Lauderdale unglaubliche 18 Platten gemacht, stilistisch vielfältige Alben zwischen Country- und Bluegrass-Musik. Love in the Ruins ist eine Co-Komposition von Buddy Miller und Jim Lauderdale. Hold On My Love ist ganz allein von Jim Lauderdale geschrieben worden. 1996 oder 97 war Jim Lauderdale zusammen mit den beiden Paaren Buddy und Julie Miller und Victoria Williams und Mark Olson auf Europa-Tournee. Die Konzertabende in Bonn und Amsterdam, die ich damals miterleben konnte, gehören bis heute zu meinen schönsten musikalischen Erinnerungen. Die fünf Freunde sangen reihum ihre Lieder, übernahmen füreinander auch die Chorparts, diverse Gitarren wurden gespielt und manchmal spielte Julie Miller mit einem Jazzbesen Schlagzeug auf einer Pizzaschachtel. Es war, als ob die fünf das Publikum in ihr Wohnzimmer eingeladen hätten. Spät in der Nacht, nach dem Konzert im Amsterdamer Paradiso, gab Jim Lauderdale für eine Handvoll übrig gebliebener Fans noch ein kleines Wunschkonzert. Zumindest heute Nacht geht's im Soundcheck vom Deutschlandfunk aber jetzt weiter um zwei andere aus dem besonderen Quintett Buddy und Julie Miller. Auf ihren Platten gibt es einige Songs, die einzelnen Frauen gewidmet sind. Der erste von dreien, die gleich zu hören sein werden, ist ein Lied von Trauer, Dankbarkeit und Hoffnung. Gerichtet ist es an June Carter Cash, die am 15. Mai 2003 gestorben war. Als Buddy und Julie Miller davon am selben Tag noch hörten, komponierten sie den nächsten Song und nahmen ihn auch gleich auf. Buddy und Julie Miller, June. The night that you left, the sky started crying, the moon's face was hiding, just like mine, when I was thirsty. Like a true heaven's daughter, darling, you brought me water for my soul. There we never be Buddy und Julie Miller mit einem vertonten Gebet für June Carter Cash. Der Song June erschien Anfang dieses Jahres auf dem Album Written in Chalk. Vor 8 Jahren erschien das nächste Lied. Es ist dem Gedenken an Rachel gewidmet, die im Alter von 17 Jahren beim Massaker an der Columbine High School ermordet wurde.